Und die nächste Warte ist so 13 oder so 12, weiß ich nicht. So genau. Und meine Schwester ist 6. Und manchmal spiele ich mit dir. Und Und